Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute wünsche ich allen alles Gute zum Muttertag. Aber ich habe gerade eine Ausstellung gesehen, da es um Mütter geht, aber auch um alle möglichen anderen Frauen im Leben, in ihrem Leben vielleicht. Großmütter, Mütter, Tanten, Schwestern, Töchter, Nichten, Cousinen und Freundinnen. Jeder von ihnen hat so jemanden in seinem, ihrem Leben. Und ich habe noch meine Mutter, was mit 93 Jahren nicht selbstverständlich ist. Und ich freue mich natürlich, dass sie sich über die Blumen gefreut hat, die ich ihr geschickt habe. Und das Allerwichtigste ist, dass sie mich angerufen hat und mir dies selbst gesagt hat. Die Stimme meiner Mutter ist mir wichtig, denn ich lebe einen Kontinent von ihr entfernt. Als ich meiner Mutter also in Deutschland über die Betreuerin die Blumen und Fotogrüße zum heutigen Muttertag übermitteln ließ, und war natürlich für mich das Allerschönste, wie gesagt, dass sie sich dann nochmal persönlich bei mir bedankt hat. Und die Stimme der Mutter ist eigentlich nicht zu ersetzen. Man hört sie ja vom ersten Moment an, solange man noch mit der Mutter total verbunden ist, also vor der Geburt. Auch da hat man schon die Stimme der Mutter im Ohr. Vielleicht ist das für Sie oder unsere Hörer selbstverständlich, aber wenn Ozeane einen trennen und auch gesundheitliche Hürden, so sind die verbalen Kommunikationen sehr, sehr wichtig. Man ist dankbar für die Technologie, für den Austausch von Worten und auch von Erzählungen und die Erinnerung daran. Als ich einige Tage nichts hörte, fehlte mir die Stimme meiner Mutter, und so kramte ich in alten Aufnahmen und fand die, die ich Ihnen heute bringe, eine etwas zusammengefasste Erzählung von Kindheitsepisoden, die auch von der Tante in Versuchen, als unserer Mutter, die so wunderschön schreiben kann, gleichzutun, aufgeschrieben wurde. Durch beide habe ich natürlich einen besseren Einblick in diese Kindheit meiner Mutter und auch in die ihrer Schwester Rosemarie. In den Wäldern wuchsen diese beiden Töchter um Berlin herum auf. 1928 und 1930 geboren, wuchsen sie in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts auf. Jahre nicht nur der Kindheit und Idylle, die dazwischen kam, aber auch natürlich einer Kriegszeit, der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges, von der bald alle nur noch durch Erzählungen zweiter Hand einen Einblick bekommen werden können. Es scheint, dass sie sich die schönsten Geschichten immer wieder hervorrief, meine Mutter, und dies hat sie ihr ganzes Leben lang in ihren Erzählungen gemacht, immer, immer das Positive gesehen. Und das hat uns auch vor allem in den letzten 3 Jahren sehr unterhalten und motiviert. Es ist so, wie ihre schlesische Großmutter Omi Gretchen, Apothekersfrau in Breslau, schon immer sagte, wenn etwas im Argen war: Kindele, denk dir etwas Schönes. Kriege und Kriegskindheit gibt es leider immer wieder, und Kinder suchen sich darin eine eigene Zone der Geborgenheit, die von ihren Müttern und Vätern geschaffen werden kann. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, für die Kinderspiele war er verantwortlich und für meiner Mutter Haustierchen. Er sorgte für Festlichkeit und Kinderfreuden an Feiertagen und für Hausmusik am Klavier, denn er spielte recht gut. Wenige haben literarisch ihre Kindheit ausgezeichnet vermitteln können, gerade diese Zeit um den Weltkrieg herum, den Zweiten. Darunter gibt es schönste Kindererzählungen der Gräfin Dönhoff, ihre Kinderjahre in Ostpreußen hat sie beschrieben, und auch Walburg Lefelde, die wohl eher die Kinderzeit ihrer Kinder beschrieben hat in diesen Jahren, mit der unsere Mutter korrespondierte, also die Walburg Lefelde, jedoch leider nicht, wie von der Schriftstellerin gehofft, sich in Südfrankreich dann noch treffen konnten. Es geht also in der heutigen Sendung um Mütter und deren Kinderzeit. In dem Falle meiner Mutter, sie wuchs in den Bünsdorf-Wäldern bei Berlin auf, in einer Siedlung mit viel Mehrfamilienhäusern, wo die Kinder nach der Schule draußen am Waldrand spielen konnten und meine Mutter einen kleinen Garten hinter der Hecke, die den riesen Rasenplatz um die Häuser herum abgrenzte und wo der Wald begann, dann anschloss. Und mit eigenem Gartenmobiliar und einem kleinen Stall für ihren weißen Hasen, also ein Kaninchen eigentlich, bestellte und auch dann natürlich einiges nach Hause brachte. Natürlich sind sie auch sehr viel Beeren sammeln gegangen in den schönen Wäldern und die haben sie auch immer wieder der Familie beisteuern können. Sehr, sehr schön. Meine Mutter hat sie brav nach Hause getragen, meine Tante war immer etwas zu hungrig, um das Ganze dann bis nach Hause zu schaffen. Ich fragte meine Mutter natürlich dann in unserer Unterhaltung auch nach dem Beerensammeln, denn das war immer eine Frage, die dann aufkam, weil meine Mutter davon oft erzählt hat. Es sind Fragen, die natürlich auf Erinnerungen meiner eigenen an die Geschichten, die meine Mutter uns erzählt hat, zurückgehen. Und man vergisst sie sehr schnell und so bedarf es der Wiederholungen, um die einprägsamsten wieder wachzurufen. Auch das bei der Mutter. Erinnerungen, die man aufgenommen hat, also auf Tonband früher, jetzt digital, sind unwiederbringlich und so höre ich sie mir von Zeit zu Zeit immer wieder an. Es geht um Kinderzeit, Kinderzeit von Müttern, von Kindern, Geschichten, die sie uns in vielen Kinderjahren erzählte und auch in Briefen dann noch einmal aufschrieb, die man statt der damals teuren Telefonanrufe eher hin und her schickte. Heute möchte ich Ihnen eine solche Aufnahme bringen und sie soll sich selbst nicht nur an eigene Geschichten erinnern, sondern sie soll dazu aufrufen, selbst eigene Geschichten aufzuschreiben, sie aufzunehmen, da Tonaufnahmen weit persönlicher sein können als nur Geschriebenes. Und ich war sehr, sehr froh, zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte, die meine Mutter als Wünsdorfer Weihnacht aufschrieb, auch von ihr selbst gelesen, wiedergefunden zu haben, sodass sie Weihnachten um den Nikolaustag immer diese Geschichte in meiner Radiosendung hören können, in unserem Podcast. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass Sie sich jetzt vielleicht selbst mit Müttern zusammensetzen und auch da viele, viele Fragen stellen und sich vielleicht einen Fragenkatalog machen. Was möchten Sie gerne wissen? Was möchten Sie gerne später wissen, wenn es die Eltern nicht mehr gibt? Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge im Leben, die man wirklich jetzt schon bedenken muss. Ich wünsche Ihnen bei diesem netten Gespräch auch eine nette Zeit, vielleicht erinnert es Sie an was, vielleicht bringt es Impulse, was man fragen könnte oder was die Eltern gemacht haben könnten. Und vielleicht setzen sie sich, wie gesagt, danach hin und schreiben auch die eigene Kindheit für ihre Kinder wieder auf. Und auch Nichten und Neffen gehören mit dazu. So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei dem Gespräch Susanne mit Anneliese Schmidt. Und danach werde ich mich noch von Ihnen verabschieden. Jetzt vorher in Wilmsdorf zogen, in Paulkrink. Das erste Haus, was fertig wurde. Und unsere Wohnung. Und dann habe ich mir ein Gärtchen angelegt. Das war doch alles voll Hecken. Eine Hecke um den Rasenplatz. Dahinter war Kiefernwald. Mhm. Kieferwald. Ja. War Kiefernwald. Und da hast du ein Gärtchen angelegt. Und was hast du angepflanzt? Und da habe ich Radieschen gesät. Aha. Und dann habe ich Salat gesät. Und das waren so in Reihen. Und der Salat, man nannte das auch Pflücksalat. Ja. Und haben wir einfach abgeschnitten. Hatte einen wunderbaren, leichten Salat. Es waren also ganz leichte grüne Blätter, ja? Und meine Mutter war immer so froh. Mhm. Dann hast du die quasi bestückt. Du hast auch gesagt, du hättest sehr viel Beeren gesammelt, ja? Ja, was? Auf drum Übungsplatz. Um drum, ja, also um diesen... Das waren keine Hecken, das waren so Brombeersträucher, die auf der Erde lang krochen. Mhm. Und dann musste man immer, und das war alles mit Draht verhauen, wegen der Übungen und Soldaten und so. Und mussten wir immer zwischen den Drähten und mit den Dornen die Beeren finden. Und da habe ich hier noch eine Narbe. Ja, am Handgelenk, ne? Mhm. Hast du noch eine Narbe? Hast ja aufgerissen von hier. Den... Ja, sehe ich, einen richtigen Strich, Querstrich, ja. Und das war jetzt von Dornen oder war das Brombeeren. Von den Brombeeren selber? Brombeersträucher. Ja. Und meine Mutter war so froh und ich hatte mal körbeweise... Erst Blaubeeren, dann Brombeeren, im Wald gefunden und dann Pilze. Ja. Und da kanntest du dich gut aus mit den Pilzen, oder? Ja. Was waren das für Pilze? Das waren... Steinpilze? Ja, Steinpilze. Also keine Fliegenpilze, die bringt man besser nicht nach Hause. Die wuchsen aber wahrscheinlich da nicht, oder? Doch. Auch? Mhm. Tatsächlich? Mhm. Ja, das sind die Berliner Wälder, nicht? Und zwar so ähnlich wie Pfifferlinge. Mhm. Also Pilze halt. Ja. Und deine Schwester hat auch mit dir Beeren gesammelt. Du hast gesagt, ja. Die hat die gerne auch gegessen. Die hat sie selber gegessen, ja. Da kam nicht viel zu Hause an. Und wir sind mit Fahrrädern durch den Wald gefahren. Ja. Und immer, wo eine Huppel kam, dann hopsten die Beeren aus dem Körbchen auf die Erde. Und dann war es zu faul, sich zu rücken. Um sie wieder aufzuheben. Naja, also die sind dann auch nicht angekommen, meinst du, ja? Nee. Und was habt ihr dann, also wenn die zu Hause ankamen? Na, meine Mutter sind gewaschen und gezuckert. Und war schön. War sehr schön, ja. Ja. Also da hat sie dann gute Tage gehabt, wo sie auch... Mir hat es auch Freude gemacht, anderen was zu bringen. Ja. Ja. Und eines Tages hat mein Vater... Er hat Erkundungen machen müssen auf dem Übungsplatz, wie er mal zu Hause war, für die Panzer zum Üben, ja. Mhm. Und ist er nach Hause gekommen mit dem Burschen und hat gesagt, wir sollen einen Waschkorb mitnehmen. Dann haben sie einen Waschkorb voll, großen Waschkorb. Haben sie voll Pilze, voll Pfifferlinge gesammelt. Ah. Und dann hat meine Mutter Pfifferlinge in Dosen eingemacht. Und wir hatten den halben Krieg über Pilze. Gedoste Pilze. In dieser Zeit. Das war toll. Mhm. Ja. Mhm. Meine Mutter war auch sehr intelligent und verschwenderisch. Voller Fantasie, was man damit machen kann. Aha. Aber dann gab es in der Nähe, wo wir wohnten, gab es eine Kellerei, eine Pilzkellerei, Pfifferlinge. Die wurden angelegt im Dunkeln. Und wir kriegten jede Woche solche Tüten voll Pilze, Pfifferlinge. Auch von der Kellerei oder was? Was war das? Die Tür haben sie gerade zugemacht, ist wieder aufgegangen. Die Tür? Ja, ja. Die Tür? Ja. Alles gut. Und dann, also diese, das waren noch zusätzliche Pilze, die ihr dann bekommen konntet von dieser Kellerei. Ja, die waren dann von der Kellerei gemacht, also angelegt. Mhm. Und da kriegten wir dann zusätzlich noch Pilze, ja. Die ich nicht gesammelt, sondern die wir bekommen haben als, tja, als Angehörige des Militärs. Und was habt ihr nun mit den Pilzen gemacht? Also du hast gesagt, sie hatte eine tolle Alles Fantasie. Was denn? Meine Mutter hat gemacht Buletten, ja. Ja. Aus Pilzen statt aus Fleisch. Ja. Heute nennt man das Vegetable Burgers. Also das hat herrlich geschmeckt. Ja. Dann kann man sich schon satt dran essen. Ne? Ja. Und dann gab es Reis dazu oder gab es überhaupt sowas? Ach, Reis gab es doch gar nicht. Kam noch aus dem Ausland. Die hatten doch selber keine. Kartoffeln? Hast du auch welche angebaut? Nein. Was hast du noch in deinem Gärtchen gehabt außer Salat? Und die Beeren wuchsen ja wild. Radieschen. Und noch andere Sachen oder nicht? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ja. Und so, und dann, wir hatten noch Möbel, Gartenmöbel. Weiß, weißt du? Ja. Und mit so Latten gemacht aus unserem großen Garten am Schweriner See. Und die habe ich bekommen. Dann habe ich hinter der Hecke im Wäldchen, das so dazwischen war, habe ich dann Steine genommen, große, flache, und habe da eine Steinterrasse gemacht. Und dann habe ich die Gartenmöbel da aufgestellt. Und dann habe ich da gesessen und gelesen immer. Es war sehr, sehr schön und gemütlich. Und eines Tages hat meine Mutter mir geschenkt. Was hat sie dir geschenkt? Kaninchen. Ein Kaninchen. Ein weißes Kaninchen. Ein weißes Kaninchen, ja. Mäxchen. Und? Das weiße Kaninchen. Das hat mein Vater einen Stall bauen lassen. Und dann kriege ich den Kaninchenstall auf Pfählen, weil da doch die Hunde unterwegs waren. Ja. Ja. Und und mit dem Kaninchenstall darin? Das war auch hinter der Hecke. Das Häschen. In meinem Gärtchen. In deinem Gärtchen hast du dann bei dem Kaninchen gesessen und gelesen. Ja, schön. Schön. Ja. Und meine Freundin Jutta Rehfeld, Klassenkameradin, die hatten, der Vater war Baumeister und hatten einen riesen Hof hinter ihrem Haus aus einer Baracke. Aus Holz alles gemacht und dann hat die auch Kaninchen gehabt und hat mich gefragt, ob ich ihr mal meinen Kaninchenbock leihen könnte. Ja. Den habe ich dann mitgenommen in der Bahn und dann ist er aus der Tasche gehopst und hat dann sich so hingestellt, hat aus dem Fenster geguckt während der Fahrt. Es war sehr hübsch, die Leute hatten Spaß. Und dann hat er ein bisschen mit der anderen Häsin verbracht. Ja, aber es kam keine Jungen. Zumindest hat sie gedacht, es käme keine. Ja. Eines Tages waren dann 5 Junge in der Ecke so, da hat sich das hochgeschaut. Und da waren 5 Kleine. Und dann kriegte ich wieder eins, ein Mädchen, ein Kaninchenmädchen und die Tochter von meinem Max. Und eines Tages war alles weg. Da haben die Leute sich in Suppe gekocht. Ja, das waren keine Dachhasen, das waren echte Hasen, also Häschen zumindest. Ja, Kaninchen. Denn im Krieg sagte man ja auch Dachhase zu der Katze, ne? Und dann hat man, ja, Die landet ja auch ab und zu mal in der Suppenschüssel. Und dann hat meine Mutter mir, weil ich so traurig war, wir hatten einen Bäcker, Klassenkameradin von Rosemie, die hatten eine Bäckerei und hatten Zwerghühnchen. Und dann hat meine Mutter mir 3 Zwerghühnchen geschenkt. Eine graue gesprenkelte, grau-weiß gesprenkelt, eine schwarze und einen weißen Gockel. Und dann habe ich das mitgenommen auf die Flucht. Das kennst du, die Geschichte. Die Geschichte haben wir schon mal besprochen. Ja. Interessanter ist eigentlich die Geschichte, nicht, dass die Hühner nicht wichtig sind, aber du hast ja dann auch mit Hühnern gearbeitet später. Ja, die habe ich mitgenommen. Also nicht nur mit deinen, sondern du hast ja auch auf einer. Hast du nicht mit Hühnern? Ja, wir haben auf einem großen Gut gewohnt. Ja. Und beim Verwalter, und der hatte einen riesen Hühnerstall. Und der durfte meine unterkriechen. Und die waren immer zu dritt zusammen. Die haben sich nie gemischt mit den anderen Hühnern. Aber der Hahn hat sich leider gemischt. Der hat ja seine Freude gehabt, ja. Naja. Aber du hast du nicht Arien gesungen mit den Hühnern? Du hattest doch mir erzählt, dass die Hühner, wo du warst, hast du mit Hühnern gearbeitet? Ja, ich war auf einer Hühnerfarm. Richtig, aber das war nicht dort. Doch. Das war auch dort. Aber nicht beim Verwalter, sondern extra. Okay. Gut. Und dann war Gänse, eine Gänsezucht. Mhm. Und in dem Riesenpark. Mhm. Und Obstbäume, das macht man so, mhm, auf solchen Tiergärtchen. Mhm. Dann hatte ich also über die Obstbäume. Eine richtige Plantage war das. Und die Gänse, die haben sich davon ernährt und haben immer unter dem Baum gestanden, mit einem Auge geguckt, welche Birne als nächstes fällt. Und dann haben sie es aufgeschnattert. Aha. Und naja. Und die Hühner sind auseinandergestoßen. Und dann war eine Perlhuhnzucht, mhm, Enten, Gänse. Und Perlhühner, was war denn noch? Ja, Leghorn, weiße Hühner, wie Riesenmengen. Und die Leghorn, ich musste hauptsächlich misten, also sauber machen. Und wenn die frische Stroh gekriegt hatten, und ich habe immer dabei gesungen, weil ich ja auch singen üben musste, meine Partie. Und im Chor hast du gesungen, auch nicht? Oder deine Partie? Ich habe hauptsächlich Solo gesungen. Ah. Und ich habe also gesungen, während ich die sauber machte, die Hühnerstelle in der Brache. Und die Hühner haben so einen Schreck gekriegt, die sind also alle an die Decke geflogen erstmal. Und später haben sie sich dann dran gewöhnt und haben dann dabei gepickt und gescharrt. Und meine 3 Hühnchen, die habe ich auf dem Hof, wo wir untergebracht waren, beim Grafen Scheel-Plessen, haben wir meine 3 Hühnchen, haben da also wunderbar gelebt, Eier gelegt und auch gebrütet, und ich hatte wieder kleine Hühnchen. Es waren also ganz winzige kleine Zwerghühner. Und meine Großmutter hatte so Spaß daran, die war so tierlieb. Und eines Tages haben die Hildebrands, wo wir wohnten, wollten mich ärgern, und haben den Hund, das war ein Cocker Spaniel, ja, da haben sie den Hund auf meine Hühner gehetzt, und er hat dann die totgebissen. Das nicht schön. Und dann hat meine Großmutter unsere Hühnchen gekocht und mussten sie essen. Ach, wie cool. Das ist ein schreckliches Ende. Ja. Ein bisschen traurig. Das erinnert mich an die Witwe Bolte. Ganz schlimm. Ein bisschen wie diese Max- und Moritz-Geschichte, wo auch kein gutes Ende war. Aber die anderen, diese ganzen anderen, also Gänse und Perlhühner und weiße Hühner, haben die alle in getrennten Ställen dann gewohnt? Oder? Ja, ja, ja. Also waren nicht freilaufend? Die in eigene Häuser hatten. Ja, ach so, aber waren das dann, liefen die da rum auf dem Boden und so? Also, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, also aber getrennt voneinander? Immer voneinander getrennt, ja, ja, aber ja, auch miteinander, aber sie hielten sich für sich. Ich darf mich vor allem ganz, ganz herzlich bei meiner Mutter bedanken für ihre ganz wunderbaren Erzählungen von ihrer Kindheit und überhaupt, wenn sie beschreibt, sie kann das so ganz wunderbar erzählen und hat es auch vielfach aufgeschrieben. Und nichts ist schöner, als sich diese Dinge wieder anzuhören und da wieder ein bisschen mit zu träumen und mit in die Vergangenheit zu wandern mit den Eltern, mit den Müttern. Und ich hoffe, dass Sie das vielleicht selbst machen, selber aufschreiben, Ihre eigene Kindheit oder Ihre eigenen Erinnerungen oder sich, wie gesagt, mit Verwandten zusammensetzen und sie ausfragen. Und das können auch mütterliche Freundinnen sein. Jeder hat ganz fantastische Geschichten zu erzählen. Und wir wünschen Ihnen allen in diesem Sinne einen schönen Muttertag. Seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund und vor allem, wie gesagt, bedanken Sie sich bei denen, die Ihnen das Leben bereichern mit Geschichten. Es ist so wertvoll, das glaubt man nicht. Das glaubt man in schweren Stunden, wenn man sie sich wieder anhören kann. Denn das ist das Allerwichtigste, dass man vielleicht diese Erinnerungen dann auch im Hörbaren noch aufgehoben hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, es macht mich immer wieder sehr, sehr glücklich. Es ist wie ein Telefongespräch, das man vielleicht irgendwann dann nicht mehr führen kann. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Schauen Sie mal in Museen vorbei, schauen Sie in Theatern vorbei. Im Moment gibt es Alice im Wunderland im Jobside-Theater in Tampa. Und es gibt ein eine wunderbare Produktion von Man of La Mancha, dem Träumer Don Quixote, der ja auch mit Tampa, Florida so einiges zusammen hatte, denn die Lectores haben den Zigarrenarbeitern sowohl die Klassiker, die spanischen, wie Cervantes' Don Quixote vorgelesen, wie auch aus der Tageszeitung. Aber diese wunderbaren Episoden, Don Quixote, der Träumer war und der für eine bessere Welt gekämpft hat, was gibt es Schöneres? Und in dieser Produktion in Sarasota, im Moment, die da läuft, bis zum 11. Juni, die können wir Ihnen nur ans Herz legen, denn die beginnt mit einer multikulturellen Gruppe von Menschen, die alle träumen müssen, sonst kann man nicht überleben. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, einen schönen restlichen Muttertag und bis wir uns wieder am nächsten Sonntag mit einem neuen Gespräch hören. Immer wieder interessante Gesprächspartner, die sich hier in unserer Sendung finden. Tschüss und vielen Dank und auch an unseren Produzenten Bill Davidson, der uns das alles immer wunderbar für Sie vorbereitet. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke, eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit, schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com.